Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es tut mir sehr leid, aber ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe Ihnen doch in einer Sendung erzählt, Sie sollten sich kein Haus auf Mallorca kaufen, weil ja Afrika kommt, weil sich die Kontinente ja mit der Geschwindigkeit bewegen, mit der unsere Fingernägel wachsen. Und ich habe in dieser Sendung vor lauter Begeisterung über die Plattentektonik, über die Verschiebungen in Europa und auf der Nordhalbkugel und wie nun demnächst Australien, also demnächst in 20 Millionen Jahren, Australien, Indonesien quasi verschlucken wird und, bin ich also überhaupt nicht mehr dazu gekommen, Ihnen zu erzählen, warum das eigentlich so ist. Es tut mir sehr leid, aber mein Gott, wenn mich die Begeisterung mitnimmt, dann bin ich auch nicht mehr zu halten. Also wird jetzt nachgeliefert in dieser Sendung, werde ich es Ihnen erzählen, versprochen, hochgehalten. Also, ich habe mir dann gedacht, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und nehmen noch einen wichtigen Punkt mit, nämlich die Erdwärme. Deswegen ist heute das Thema, warum ist die Erde warm? Denn das ist der Grund, die Wärme für die Plattentektonik. Warum ist die Erde warm? Naja, also das ist natürlich jetzt eine Frage, wie soll ich sagen, die kann man relativ schnell beantworten. Nee. Das stimmt nicht. Was man nicht beantworten kann, so einfach ist, warum. Sondern, dass sie warm ist, ist klar. Die Erde ist warm, wissen alle. Jeder ordentliche Vulkan zeigt uns, dass offenbar im Innern der Erde deutlich höhere Temperaturen herrschen als bei uns. Typische Ergebnisse von Bohrungen zeigen uns, dass also die Erdwärme nach innen zunimmt. Das muss sie auch, denn sonst würden wir überhaupt nicht verstehen, wieso die Vulkane so sind. Und das sind ungefähr, was habe ich gelesen, 30 Grad pro Kilometer. Also wenn man einen Kilometer tief bohrt, dann wird es um 30 Grad Celsius wärmer. Also schon kann man sich ausrechnen, wie es im Innern der Erde aussieht. Gibt es noch irgendwas anderes im Sonnensystem, was eine ähnliche Erscheinung zeigt, wie diese Wärme eines Planeten, also wie die Erdwärme? Nee. Der Mond ist quasi geologisch völlig tot. Der Mars hat man auch schon längere Zeit nichts mehr gesehen, denn ich will auf Folgendes raus. Eigentlich ist es nicht so einfach zu verstehen, warum die Erde immer noch warm ist. Denn die Himmelskörper wie Erde, Mond, Mars und so weiter, auch die Erde, die sind ja 4,5 Milliarden Jahre alt. Und das ist lang, das kann ich Ihnen sagen. Also es ist wirklich lang. 4,5 Milliarden Jahre, das ist kein Pappenstiel mehr. Warum ist denn überhaupt noch Wärme übrig nach 4,5 Milliarden Jahren? Das ist die Frage. Und es gibt in unserem Sonnensystem genau genommen, soweit wir wissen, nur ein einziges Objekt, das noch Vulkanismus zeigt, aktiven Vulkanismus, und das ist Io. Io ist ein Mond vom Jupiter. Der wird allerdings durchgeknetet ständig, sodass die Wärmequelle für diesen kleinen Mond Io klar ist. Der wird also von dem Jupiter richtig durchgeknetet und dadurch wird das Gestein dieses Io offenbar verflüssigt und schießt regelmäßig in Form von riesengroßen Vulkanausbrüchen aus seiner Oberfläche raus. Da kann man praktisch zugucken, also wie ein Vulkan wächst und wie das Zeug ins Weltall hinausgeschossen wird. Aber wir wollen jetzt nicht über Io reden, wir wollen über die Erdwärme reden. Aber bevor ich über die Erdwärme rede, rede ich zunächst einmal über den Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, dass diese komischen Plattenbewegungen, Sie erinnern sich, Afrika knallt auf Europa, also mit der Geschwindigkeit hier von den Fingernägeln, Indien drückt in den euroasiatischen Kontinent hinein, schiebt die Himalaya und so weiter. Also wie kommt das? Wieso bewegt sich da überhaupt was? Wieso entsteht am Ozeanbecken in einer solchen riesenlangen Zone von mehreren tausend Kilometern Länge ständig neuer Ozeanboden? Was passiert da? Also, ich mache hier schon mal so ein paar Handbewegungen, wie das so schön im Englischen heißt, I wave my hands, damit Sie schon mal wissen, worauf es hinausläuft. Es läuft nämlich auf Konvektion hinaus. Konvektion. Sie wissen nicht, was Konvektion ist. Ja, dann fangen wir mal an. Küche. Ja. Herdplatte. Auf der Herdplatte steht ein Topf, sagen wir mal, mit einer ordentlichen, dicken Tomatensauce. Sie machen den Herd an. Was jetzt passiert als erstes ist, dass die Temperatur von der heißen Herdplatte durch den Topfboden in die Flüssigkeit, also in diese Tomatensauce, hineingerät. Zunächst einmal passiert das alles durch Wärmeleitung. Das heißt, ein Tomatensauce-Teilchen teilt dem anderen Tomatensauce-Teilchen mit, hier ist Wärme, ich brauche Platz. Typisches Elbowing-Verhalten, also man drückt sich auseinander, drückt sich nach oben. Dabei bleibt aber die Flüssigkeit im Wesentlichen in Ruhe. Nur die Einzelteilchen geben hier und da Wärme ab. So. Ja, aber Sie haben ja weiter. Also die Wärmezufuhr geht weiter und weiter. Und dann setzt das ein, was man unter Konvektion versteht. Dass nämlich die Flüssigkeit anfängt, sich zu bewegen. Die Flüssigkeit fängt an, nach oben aufzusteigen. Sie ist nämlich leichter als die kältere Flüssigkeit. Geht nach oben, kühlt sich ab und fällt wieder runter. Also, für die Konvektion sind zwei Dinge wichtig. Erstens eine Wärmequelle und zweitens Schwerkraft. In der Schwerelosigkeit gibt es nämlich keine Konvektion. Gut, also jetzt haben wir schon mal soweit. Ist das jetzt soweit klar? Also nochmal, wenn es von unten aufgeheizt wird, ab einer bestimmten kritischen Temperatur, sozusagen einem kritischen Temperaturunterschied, dann hat die Flüssigkeit keine andere Möglichkeit mehr, sich aus der Krise zu befreien, als durch große Bewegung. Ja? Diese riesengroßen Walzen werden aufgebaut. Und sowas passiert auch im Erdinnern. Im Erdinnern ist es nämlich auch heiß, wie gesagt. Allerdings nicht gleichmäßig heiß, sondern im Innern der Erde ist es wesentlich heißer als außen. Der Erdkern hat eine Temperatur von vermutlich 6000 Grad, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Der innerste Erdkern übrigens ist fest. Eisen-Nickel-Kern ist richtig fest. Der ist umgeben von einem flüssigen äußeren Erdkern. Dann gibt es den unteren Erdmantel und dann kommt der obere Erdmantel und ganz oben 700 Kilometer dick. Die Erdkruste sozusagen. Und die Kruste ist eigentlich diejenige, die sich bewegt. Also wir müssen die Erde hat ja einen Radius von 6000 Kilometer, wir müssen also praktisch über 6000 Kilometer irgendwie die Wärme der Erde dazu kriegen, die Platten oben am Rand, also an der Kruste, zu bewegen. Wie geht das und woher kommt überhaupt die Erdwärme? Ja, die dann dazu verantwortlich ist, dass diese Konvektion sich antreibt. Denn, Freunde, ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnere, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja mal, also gut, alte Zeiten, der Dynamo. Die Erde hat ja ein Magnetfeld. Ja? Dieses Magnetfeld der Erde scheint sich nach dem, was wir aus den Gesteinen gelernt haben, ja immer wieder mal umgepolt zu haben. Ne? Also da, wo eben noch der magnetische Nordpol war, war später der magnetische Südpol, so als wenn man so einen Stabmagneten dreht. Nun hat sich die Erde natürlich nicht gedreht, sondern offenbar hat sich das Magnetfeld aufgebaut und abgebaut. Und ein solcher Dynamo, den man dazu braucht, praktisch wie die Maschine am Fahrrad, wo die Bewegungsenergie in magnetische Energie umgesetzt wird. Für einen solchen Dynamo braucht man, ne? Genau, Konvektionsbewegung. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Ihren Kompass demnächst mal wieder benutzen, um ein bisschen die Orientierung zu kriegen, in der heutigen Zeit ist man ja oft orientierungslos, und der Kompass zeigt Ihnen an, wo Norden ist und wo Süden ist, das ist der Beweis dafür, dass im Innern Bewegungen von leitendem Material am Werk sein müssen. Sonst gäbe es nämlich das Magnetfeld nicht, die Aurora auch nicht, das Nordlicht. Ja? Nämlich dieses Phänomen, dass da oben im hohen Norden und im tiefen Süden, also über dem Nordpol und über dem Südpol, Leuchterscheinungen da sind. Das hat damit zu tun, dass Teile von dem Plasma, was aus dem Sonnenwind kommt, auf diese Magnetfeldlinien geladen werden, auf die Atmosphäre donnern und sie zum Leuchten bringen. Alles das sind Beweise dafür, was sich im tiefsten Erdinnern abspielt. Jetzt bin ich abgewichen. Ich habe ja versprochen, diesmal beim Thema zu bleiben, aber Sie merken schon, wie schwierig das ist. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, ja, bei der Erdwärme. Wo kommt die eigentlich her? Wo kommt die Erdwärme her? Ja, wo kommt die jetzt her? Wie soll ich Ihnen das sagen? Also, sie kommt vom Anfang. Die Erde begann ja vor 4,5 Milliarden Jahren, wie gesagt, damals, als die wurde zusammengebacken. Förmlich. Also sogenannte Planetesimale, also Kleinstplaneten, knallten aufeinander, die hatten so eine Größe von 10 bis 100 Kilometer, donnerten aufeinander und schon bei diesem Donnern wird natürlich Bewegungsenergie frei und diese Bewegungsenergie, wenn so zwei Teilchen dann zusammengebacken sind, die setzt sich in innere Energie um, das Zeug wird mit anderen Worten heißer und heißer. Das dauerte eine ganze Weile, bis also die Erde so viel Masse zusammen hatte, dass sie immer größere Brocken aus ihrer Umgebung anzog. Der Planet wuchs und wuchs und wuchs. So, und jetzt wird es schwierig. Wie soll ich das jetzt erklären? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie haben es mit einer Kugel zu tun und in dieser Kugel sind verschiedene Elemente drin. Ja? Schwere Elemente, die in Sternen erbrütet wurden, vor allen Dingen auch solche, die nur aus Supernova-Explosionen stammen können, nämlich radioaktive Elemente. Also Uran zum Beispiel oder Thorium. Denn deren radioaktiver Zerfall in Blei, der ist mit dafür verantwortlich, dass unsere Erde heute noch so warm ist. Denn als die Erde sich bildete, da, wie soll man das nennen, dann das schwere Material, also Eisen und Nickel, ja, rutschte nach innen in den Kern. Es bildete sich dieser dichte Kern aus Eisen und Nickel. Und das ganze silikatartige Gestein, das blieb im Mantel. Und in diesem Mantel versteckt nun Uran, Thorium und so weiter. Also radioaktive Elemente, die dafür sorgten, dass das Mantelgestein flüssig blieb. Auf der anderen Seite, durch das Absetzen des dichten Materials ins Innere, wurde auch Gravitationsenergie frei. Also es wurde nochmal geheizt. Also wir haben die Gravitationsenergie auf der einen Seite, weil das ganze Ding sich zusammenschrumpfte. Wir haben die Heizung durch die radioaktiven Elemente. Alles das führte dazu, dass die Erde im Innern heute noch warm geblieben ist. Immer noch. Ja. So weit, so gut. Jetzt wissen wir aber noch lange nicht, weshalb sich jetzt da oben an der Lithosphäre da oben sich irgendwas bewegt. Wieso geht denn die Wärme nicht einfach raus? Ich meine, ist da noch irgendetwas zu bedenken? Haben wir vielleicht oben eine andere Art von Wärmeübertragung? Oder noch viel besser, haben wir denn einen riesengroßen Konvektionskreislauf in der Erde? Oder haben wir Räder, die praktisch ineinander greifen? Also von unten, stellen Sie sich mal vor, hier ist der Erdkern. Wir haben dann also diese Konvektionszone über dem innersten Erdkern. Denn wie gesagt, der innerste Erdkern ist ja fest. Ja? Also in dem Mantel haben wir einen großen Transporteur von Erdwärme von unten nach oben. Ja? Oben kühlt es sich ab, so. Aber jetzt ist es nicht so, dass diese Erdwärme, die da von unten kommt, auch die ist, die bei uns ankommt. Nee. Sondern aufgrund der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit der verschiedenen Materialien, also die Erdkruste mit anderen Worten, leitet Wärme schlechter als das glutflüssige Zeug im Innern. Denn die Kruste ist ja fest. Ja? Das hatte ich natürlich eben vergessen zu sagen. Sie merken schon, das ist sehr diffizil. Als die Erde sich bildete, muss natürlich irgendwann mal diese Kruste sich abgekühlt haben, dass eine feste Kruste entstanden ist. Wie war das neulich? Hat mir ein Kollege gesagt, dass vor 600-700 Millionen Jahren, ja, die Erdoberfläche noch viel, viel wärmer war als heute. Also vielleicht 60-70 Grad warm. Also richtig, nur das mal am Rande erwähnt. Aber die Erdkruste hatte sich dann doch relativ schnell abgekühlt, sodass sie fest wurde. Ja? Und dieses feste Material hat nun hat ein Problem mit der Wärme, die von unten kommt. Das heißt, es bilden sich nochmal diese großen Konvektionswalzen von unten nach oben. Und dann in der nächsten Schicht bilden sich kleinere Konvektionswalzen, die nun das Material ebenfalls nach unten, nach oben mitnehmen. Das heißt, das ist wie so ein Räderwerk. Zwei große Zahnräder, die ineinander greifen. Und oben kommt die Wärme nicht weg. Durch dieses feste Gestein kommt die Wärme nicht weg. Mit anderen Worten, Sie kriegen einen Wärmestau. Und dieser Wärmestau ist nun dafür zuständig, dass Material irgendwann ist dann die kritische Bedingung für die Konvektion, für eine neue Konvektion quasi, erfüllt und das Zeug spritzt von unten raus und jagt durch die Kruste hoch. Genau so funktioniert das quasi am Ozeanboden. Das Zeug kommt nur deswegen da raus, weil es unten ständig nachgeheizt wird und mit Wärmeleitung ist da nichts zu machen. Überhaupt nichts. Ja? Also wir haben jetzt endlich mal ein Verständnis dafür, wie es dazu kommen konnte, dass sich seit mindestens 2 Milliarden Jahren immer mal wieder ein Superkontinent auf der Erde bildet, auseinanderfällt, wieder bildet, auseinanderfällt und wieder bildet. Ja. Ein unglaublich heißer Beginn hatte unser Planet. Also es wurde da, am Anfang gab es Einschläge, da wurde radioaktives Material von Supernovae eingebacken, die heute noch die Erde aufheizen. Und das Ganze funktioniert so ähnlich wie bei uns in der Küche, wenn wir Tomatensauce für ein ordentliches Nudelgericht aufstellen. Also das Zeug spritzt da raus, weil es nicht anders kann. Das ist eine Krise. Die Plattentektonik ist ein Zeichen für eine innere Krise eines Planeten. Ne? Nun hat sich dieser Planet, ja Gott sei Dank, in einen ganz wunderbaren blauen Diamanten entwickelt, wie Sie sehen können. Es ist ja ganz außerordentlich interessant zu hören, was Astronauten sagen, die heute um diesen wunderbaren blauen Diamanten herumfliegen. Der polnische Astronaut Mirosław Hermaszewski zum Beispiel: Die Schwerelosigkeit setzte plötzlich ein. Ich schwebte, als sei ich im Innern einer Seifenblase, wie ein Säugling im Schoß der Mutter. In meinem Raumschiff blieb ich immer ein Kind der Mutter Erde.